mal wieder den geistigen Sprengstoff zur Explosion. Wir sind die Zähne bewaffnet mit Schlagzeug und E-Gitarren. Wir sind die Bombe in diesem Käfig voller Narren. Terroristen mit E-Gitarren. Innenminister hat mal wieder gewonnen. Terroristen mit E-Gitarren. Neue Anschläge sind schon geplant. Terroristen mit E-Gitarren. Die Terrorband aus Terrortown. Terroristen mit E-Gitarren. Deutschland Multikulti. Wir bleiben braun. Kunst ist eine Waffe für gewaltbereite Musikanten. Ein donnerndes Heil unseren Sympathisanten. Die Zeit kommt betickt in unserem Übungskeller. Die Schweine, die werden bezahlen. Alles auf billige Teller. Terroristen mit E-Gitarre. Der Innenminister hat mal wieder gewonnen. Terroristen mit E-Gitarre. Neue Anschläge sind schon geplant. Terroristen mit E-Gitarre, die Terrorband aus Terrortown. Terroristen mit E-Gitarre, Deutschland Multikulti, wir bleiben braun. Nichts kann uns stoppen und nichts unsere Wut abkühlen. Noch bleibt es beim Hören, schon bald, da werden sie fühlen. Dieses System ist so korrupt und krank. Hier kommt die Tanzmusik zu seinem Untergang. Terroristen mit E-Gitarre, Innenminister hat mal wieder gewonnen. Terroristen mit E-Gitarre, neue Anschläge sind schon geplant. Terroristen mit E-Gitarre, die Terrorband aus Terrortown. Terroristen mit E-Gitarre.